Abschnitt 31 von Andersens Märchenergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Fritz Savira. Andersens Märchenergänzungsband von Hans Christian Andersen, übersetzt von Guido Höller. Die Dryade, Teil 1. Wir wollen zur Ausstellung nach Paris. Nun sind wir da. Das war eine Fahrt, ein Flug, aber ohne Zauberei. Wir gingen mit Dampf über Meer und Land. Unsere Zeit ist die Zeit der Märchen. Wir sind mitten in Paris in einem großen Hotel. Blumen schmücken die Treppen, weiche Läufer liegen auf den Stufen. Unser Zimmer ist behaglich, die Balkontür steht nach einem großen Platz hin offen. Dort unten wohnt der Frühling. Er ist nach Paris gefahren, mit uns zur selben Zeit eingetroffen. Er ist in der Gestalt eines großen jungen Kastanienbaums mit eben entfalteten, zarten Blättern gekommen. Vor allen Bäumen des Platzes prangt er in Frühlingsschönheit. Einer von ihnen ist bereits aus der Zahl der lebenden Bäume geschieden und liegt nun mit der ausgerissenen Wurzel der Länge nach auf der Erde. Dort, wo er stand, soll der frische Kastanienbaum gepflanzt werden und wachsen. Noch steht er hoch aufgerichtet auf dem schweren Wagen, der ihn heute mehrere Meilen weit vom Lande nach Paris brachte. Dort hatte er viele Jahre neben einer mächtigen Eiche gestanden, und unter ihr saß häufig der alte, gesegnete Pfarrer und erzählte und sprach zu den lauschenden Kindern. Der junge Kastanienbaum hörte auch zu. In ihm wohnte eine Dryade. Sie war noch ein Kind. Sie konnte sich in die Zeiten zurückdenken, da der Baum noch so klein war, dass er die hohen Grashalme und das Farnkraut nur wenig überragte. Diese waren damals schon so groß, als sie werden konnten. Aber der Baum wuchs und nahm jedes Jahr an Größe zu, atmete Luft und Sonnenschein, trank Regen und Tau und wurde, wenn es nötig war, von dem starken Winde geschüttelt und gezaust. Das gehört mir zur Erziehung. Die Dryade war froh bei ihrem Leben und seinem Leben, bei Sonnenschein und Vogelsang, aber am frohesten war sie doch bei den Stimmen der Menschen. Sie verstand ihre Sprache ebenso gut wie die Sprache der Tiere. Schmetterlinge, Libellen und Mücken, ja, alles, was fliegen konnte, besuchte sie. Dann schwatzte alles durcheinander und erzählte von Dörfern, Weingärten, Wäldern und dem alten Schloss mit dem Park, wo Kanäle und Teiche waren. Tief unten im Wasser wohnten auch lebende Wesen, die auf ihre Weise unter Wasser von Ort zu Ort fliegen konnten. Wesen mit Wissen und Verstand. Sie sagten aber nix. So klug waren sie. Und die Schwalbe, die in das Wasser niedergetaucht war, erzählte von den schönen Goldfischen, von den fetten Brassen und von den dicken Schleien und den alten, moosbewachsenen Karauschen. Die Schwalbe gab eine recht gute Beschreibung, aber man müsste es doch selbst sehen, sagte sie. Doch wie sollte die Dryade jemals dahin kommen? Sie musste sich begnügen, über die schöne Landschaft zu sehen und das geschäftige Treiben der Menschen ringsumher zu betrachten. Schön war es, aber am schönsten war es doch, wenn der alte Pfarrer hier unter der Eiche saß und von Frankreich erzählte, von den Großtaten der Männer und Frauen, deren Namen voll Bewunderung zu allen Zeiten genannt werden. Die Dryade hörte von dem Hirtenmädchen Jeanne d'Arc, von Charlotte Corday, sie hörte von den ältesten Zeiten von Tüchtigkeit und Größe aus der Zeit Heinrichs des Vierten und Napoleon des Ersten bis in die Gegenwart hinein. Sie hörte Namen, von denen jeder im Herzen des Volkes wurzelte. Ja, Frankreich ist das Land der Welt, der Boden der Klugheit und der Krater der Freiheit. Die Dorfkinder hörten andächtig zu, die Dryade nicht minder. Sie war Schülerin wie die anderen. Sie sah in den segelnden Wolken Bild auf Bild von dem, was sie hatte erzählen hören. Der bewölkte Himmel war ihr Bilderbuch. Sie fühlte sich so glücklich in dem schönen Frankenreich. Aber sie hatte doch das Gefühl, dass die Vögel, dass jedes Tier, das fliegen konnte, weit begünstigter wäre als sie. Selbst die Mücken konnten sich umsehen weit ringsum, weit über den Gesichtskreis der Dryade hinaus. Frankreich war so groß und so schön. Aber sie sah nur einen kleinen Fleck davon. Weltenweit erstreckte sich das Land mit Weingärten, Wäldern und großen Städten. Und von allen Städten war Paris die schönste und größte. Dahin konnten die Vögel kommen, sie aber niemals. Unter den Dorfkindern war ein kleines Mädchen, zerlumpt und arm, aber schön. Sie sang und lachte stets und wand sich roten Blumen ins schwarzes Haar. »Geh nicht nach Paris«, sagte der Pfarrer. »Armes Kind, gehst du dahin, so wird es dein Verderben.« Und sie ging doch hin. Die Dryade dachte oft an sie. Sie hatten ja beide dieselbe Lust und Sehnsucht nach der großen Stadt. Es wurde Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jahre vergingen. Der Baum der Dryade trug seine ersten Kastanienblüten. Die Vögel zwitscherten in dem prächtigen Sonnenschein. Da kam auf der Straße ein stattlicher Wagen daher mit einer vornehmen Dame. Sie lenkte selbst die schnellfüßigen, stolzen Pferde. Ein geputzter kleiner Jockey saß hinten auf. Die Dryade erkannte sie wieder, der alte Pfarrer erkannte sie auch, schüttelte den Kopf und sagte betrübt: »Du gingst doch hinein. Das ist dein Verderben, arme Marie.« »Sie und arm?« dachte die Dryade. »Nein, welche Veränderung! Sie ist wie eine Herzogin gekleidet. Das wurde sie in der Zauberstadt. Ach, wär ich doch auch in all dem Glanz und der Pracht. Sie leuchten des Nachts bis zu den Wolken empor, so dass ich weiß, wo die Stadt zu finden ist.« Ja, dahin nach der Seite sah die Dryade jeden Abend, jede Nacht. Sie sah den schimmernden Nebel in ihrem Gesichtskreise, sie entbehrte ihn in der hellen, mondklaren Nacht, sie entbehrte die segelnden Wolken, die ihr Bilder aus der Stadt und der Geschichte zeigten. Das Kind greift nach seinem Bilderbuch. Die Dryade greift nach der Wolkenwelt, dem Buch ihrer Gedanken. Der sommerwarme, wolkenlose Himmel war ihr ein leeres Blatt, und schon seit einigen Tagen hatte sie nur einen solchen gesehen. Es war zur Sommerzeit, sonnenheiße Tage ohne jeden Luftzug. Jedes Blatt, jede Blüte, ja, selbst der Mensch war wie im Traum. Da erhoben sich Wolken dort an der anderen Seite, wo zur Nacht der schimmernde Nebel verkündet: »Hier ist Paris.« Die Wolken erhoben sich, ballten sich zu Bergen zusammen, verbreiteten sich über den Himmel, über die ganze Landschaft, soweit die Dryade sehen konnte. Die Wolken lagen wie schwarze, mächtige Felsblöcke, Schicht auf Schicht hoch am Himmel. Die Blitzstrahlen fuhren dahin. »Auch sie sind Diener Gottes«, hatte der alte Pfarrer gesagt. Und ein bläulicher, blendender Blitz fuhr herab. Ein Blitzstrahl, blendend wie die Sonne, und zersprengte die Felsblöcke. Der Blitz schlug ein und zerschmetterte die alte, mächtige Eiche bis zur Wurzel. Ihre Krone spaltete sich, der Stamm spaltete sich, zerspalten fiel sie um, breitete sich aus, als wollte sie den Lichtgesandten umfassen. Keine metallene Kanone, die bei der Geburt eines Königskindes abgefeuert wird, vermöchte stärker durch die Luft und durch das Land zu dröhnen als der Donnerlaut, mit dem die alte Eiche zur Erde fiel. Der Regen strömte hernieder, ein erfrischender Wind wehte, das Unwetter war vorbei, es wurde sonntäglich, die Bewohner des Dorfes versammelten sich um die alte Eiche, der alte Pfarrer sprach ehrende Worte, ein Maler zeichnete den Baum zum bleibenden Andenken. »Alles fährt dahin«, sagte die Dryade, fährt dahin wie die Wolke und kommt niemals wieder. Der alte Pfarrer kam nicht mehr. Das Schuldach war gefallen, der Lehrstuhl zersplittert. Die Kinder kamen nicht mehr, aber der Herbst kam hierher. Der Winter kam hierher, aber auch der Frühling. Und in all den wechselnden Zeiten sah die Dryade nach der Seite, wo jeden Abend und jede Nacht fern am Horizont Paris wie ein schimmernder Nebel leuchtete. Und aus der Stadt flog zu jeder Tageszeit Lokomotive auf Lokomotive, ein Zug neben dem anderen, hinter dem anderen, sausend und brausend, abends und mitternachts, morgens und während des ganzen Tages fuhren die Züge aus und ein, und alle waren gedrängt voll Menschen aus allen Ländern der Welt. Ein neues Weltwunder hatte sie nach Paris gerufen. Wie offenbarte sich dieses Wunder? Eine Prachtblüte der Kunst und Industrie ist aus dem kalten Sande des Marsfeldes aufgeschossen, gleich einer riesigen Sonnenblume, von deren Blätter man Geographie, Statistik und Gewerkschaftskunde lesen kann. Erhebt sie sich in Kunst und Poesie und lässt die Größe und die Größen der Länder erkennen. Eine Märchenblume, sagen andere. Eine bunte Lotusblume, die über den Sand ihre grünen Blätter wie Samtteppiche ausbreitet, ist frühzeitig im Frühling erblüht. Der Sommer wird sie in ihrer ganzen Pracht sehen. Die Herbststürme werden über sie hinwehen, dass weder Blatt noch Wurzel bleibt. Draußen vor der Militärschule erstreckt sich das Feld des Krieges zur Friedenszeit, das Feld ohne Gras und Halm, ein Stück Sandteppich aus den Wüsten Afrikas, wo Fata Morgana ihre seltsamen Luftschlösser und hängenden Gärten zeigt. Auf dem Marsfelde stehen sie nun prächtiger, wunderbarer, denn sie sind durch menschliche Klugheit Wirklichkeit geworden. Allerdings Schloss der Gegenwart hat sich erhoben, hieß es. Tag für Tag, Stunde für Stunde entfaltet es mehr und mehr seine reiche Schönheit. In Marmor und Farben prangen die unzähligen Hallen, Meister Blutlust bewegt hier seine Stahl- und Eisenglieder in dem großen Ringsaal des Maschinenhauses. Kunstwerke in Metall, in Stein und Geweben verkünden das Leben des Geistes, der sich in den Ländern der Welt regt. Bildersäle, Blumenpracht, alles, was Geist und Hand in Werkstätten erschaffen kann, ist hier zur Schau gestellt. Selbst den Erinnerungen aus alter Zeit, aus alten Schlössern und Torfmooren kann man hier begegnen. So überwältigend groß und bunt war das Bild, das sich den Augen darbot, dass man es hätte verkleinern, zu einem Spielzeug zusammendrängen müssen, um es wiedergeben, auffassen und in seiner Ganzheit übersehen zu können. Das Marsfeld trägt, wie ein großer Weihnachtstisch, ein Aladdin-Schloss der Industrie und Künste, und rings um dasselbe sind Nippes aus allen Ländern ausgestellt, Nippes der Größe. Jedes Volk wird an seine Heimat erinnert. Hier steht ein ägyptisches Königsschloss, hier eine Karawanserei aus den Wüstenländern. Beduinen aus ihrem Sonnenlande jagen auf Kamelen vorbei. Hier breiten sich russische Ställe mit den feurigen, schönen Pferden der Steppe aus. Das kleine, strohgedeckte dänische Bauernhaus steht mit dem Dannebrog neben Gustav Vasas prächtigem, aus Holz erbautem Hause von Dalekarien. Amerikanische Hütten, englische Pflanzerhäuser, französische Pavillons, Kiosken, Kirchen und Theater liegen wunderbar zerstreut ringsumher. Dazwischen frischer Rasen, klares, fließendes Wasser, blühende Büsche, seltene Bäume und Gewächshäuser, in denen man sich in den tropischen Wald versetzt glaubt. Ganze Rosengärten, wie von Damaskus geholt, prangen unter Dächern. Welche Farben, welcher Duft! Künstliche Tropfsteinhöhlen umschließen süßes und salziges Wasser und führen uns in das Reich der Fische. Man steht unten auf dem Meeresgrunde zwischen Fischen und Polypen. Dies alles trägt und bietet nun das Marsfeld dar, und über diesen großen, reich gedeckten Festtisch bewegt sich wie ein geschäftiger Ameisenschwarm das ganze Menschengewimmel zu Fuß und in kleinen Wagen, denn alle Beine halten eine solche ermüdende Wanderung nicht aus. Sie kommen heraus, vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Dampfschiff neben Dampfschiff gleitet die Seine hinab. Die Wagenzahl ist stetig im Zunehmen. Die Menschenscharen zu Fuß und zu Pferde sind auch im Zunehmen. Pferdebahnen und Omnibusse sind besetzt, gedrängt, ja gestopft voll Menschen. Alle diese Strömungen bewegen sich nach demselben Ziel, nach der Pariser Weltausstellung. Alle Eingänge prangen mit den Fahnen Frankreichs. Rings auf den Basaren der einzelnen Länder wehen die Flaggen aller Nationen. Es saust und summt aus der Maschinenhalle. Das Glockenspiel klingt in Melodien vom Turme herab. Die Orgel spielt drinnen in der Kirche. Heiserer, näselnder Gesang mischt sich aus den morgenländischen Kaffeehäusern hinein. Es ist wie im Reiche Babel, ein babylonisches Sprachengewirr, ein Wunder der Welt. Das war es. Das sagten zuverlässige Nachrichten. Wer hörte sie nicht? Die Dryade wusste alles, was dort von dem neuen Wunder in der Stadt der Städte gesagt wurde. Die Sehnsucht wuchs zum Wunsche, wurde der Gedanke ihres Lebens, und da, in der stillen, verschwiegenen Nacht, als der Vollmond schien, da flog aus seiner Scheibe, die Dryade sah es, ein Funken heraus. Er fiel, leuchtete wie eine Sternschnuppe, und vor dem Baum, dessen Zweige wie durch einen Windstoß erbebten, stand eine mächtige, leuchtende Gestalt. Sie sprach mit einer Stimme, weich und doch stark wie die Posaunen des jüngsten Tages, die ins Leben küssen und zur Verdammung rufen. Du sollst in die Zauberstadt kommen, du sollst dort Wurzel fassen, die sausenden Strömungen, die Luft und den Sonnenschein dort empfinden. Aber deine Lebenszeit wird dir verkürzt werden. Die Jahre, die dich hier draußen im Freien erwarten, werden auf eine kleine Zahl von Jahren zusammenschmelzen. Arme Dryade, es wird dein Verderben werden. Deine Sehnsucht wird wachsen, dein Trachten, dein Verlangen stärker werden. Der Baum selbst wird dir ein Gefängnis sein, du wirst deine Hülle verlassen, deine Natur verlassen, hinausfliegen und dich zwischen die Menschen mischen, und dann sind deine Jahre zur halben Lebenszeit einer Eintagsfliege zu einer Nacht geschwunden. Dein Leben wird ausgeblasen, die Blätter des Baumes werden welken und verwehen und kommen niemals wieder. So klang es, so sang es, und die Lichtgestalt verschwand, aber nicht die Sehnsucht und Lust der Dryade, sie zitterte vor Erwartung in wildem Fieber der Freude. »Ich komme in die Stadt der Städte«, jubelte sie, »das Leben beginnt, fliegen wie die Wolken, niemand weiß wohin.« Als der Tag graute, der Mond erblasste und die Wolken röteten sich, schlug die Stunde der Erfüllung, wurde das Wort der Verheißung eingelöst. Leute mit Spaten und Stangen kamen. Sie gruben rings um den Baum in die Tiefe und unter die Wurzel. Ein Wagen, von Pferden gezogen, fuhr vor. Der Baum mit der Wurzel und dem Erdklumpen, den sie festhielt, wurde herausgehoben, mit Bastmatten umwickelt, ein recht warmer Fußsack, und dann auf den Wagen gelegt und festgebunden. Er sollte auf die Reise nach Paris und dort bleiben in Frankreichs großer Stadt, der Stadt der Städte. Die Zweige und Blätter des Kastanienbaumes erbebten in der Erregung des Augenblicks. Die Dryade erbebte in der Wollust der Erwartung. Fort, fort, klang es in jedem Pulsschlag. Fort, fort, klang es in bebenden, verwehenden Worten. Die Dryade vergaß, ihrem Heimatorte Lebewohl zu sagen, den wehenden Grashalmen und den unschuldigen Gänseblümchen, die zu ihr wie zu einer großen Dame in Gottes Blumengarten aufgesehen hatten, wie zu einer Prinzessin, die hier draußen im Freien Hirtin spielte. Der Kastanienbaum lag auf dem Wagen. Er nickte mit seinen Zweigen Lebewohl oder fort. Die Dryade wusste es nicht. Sie dachte, sie träumte von den wunderbaren Neuen und doch so Bekannten, das sich ihr entrollen sollte. Kein Kinderherz in unschuldiger Freude, kein sinnlich erregtes Blut konnte erwartungsvoller sein, als sie die Reise nach Paris antreten. Das Lebewohl wurde ein Fort, fort. Die Wagenräder drehten sich, das Ferne wurde nah, lag weit zurück. Die Gegenden wechselten wie die Wolken. Neue Weinberge, Wälder, Dörfer, Villen und Gärten tauchten auf, kamen heran, flogen vorbei. Der Kastanienbaum bewegte sich vorwärts und mit ihm die Dryade. Lokomotive auf Lokomotive brausten dicht aneinander vorbei, kreuzten sich. Sie sandten Rauchwolken aus, die Gestalten bildeten und von Paris erzählten, woher sie kamen, wohin die Dryade wollte. Alles ringsumher wusste und musste ja wissen, wohin ihr Weg ging. Sie glaubte, dass jeder Baum, an dem sie vorbeikam, seine Zweige nach ihr ausstreckte und sie bäte, »Nimm mich mit, nimm mich mit!« In jedem Baum lebte ja auch eine sehnsuchtsvolle Dryade. Welch ein Wechsel, welch eine Fahrt! Es war, als ob die Häuser aus der Erde aufschössen, mehr und mehr, dichter und dichter. Die Schornsteine erhoben sich wie Blumentöpfe, die man mit Seite an Seite auf die Dächer gestellt hatte. Große Inschriften mit ellenlangen Buchstaben und gemalten Gestalten bedeckten die Mauern von oben bis unten. »Wo beginnt Paris? Und wann bin ich dort?« fragte sich die Dryade. Das Menschengewimmel wuchs. Lärm und Geschäftigkeit nahmen zu. Wagen auf Wagen folgte, Fußgänger folgten auf Reiter und ringsum Laden an Laden, Musik, Gesang, Geschrei und Gespräch. Die Dryade im Baum war mitten in Paris. Der große, schwere Wagen hielt auf einem kleinen Platz, der mit Bäumen bepflanzt und von hohen Häusern umgeben war, wo jedes Fenster einen Balkon hatte. Die Leute sahen von dort auf den jungen, frischen Kastanienbaum herab, der zugefahren kam und nun an die Stelle des eingegangenen, ausgerissenen Baumes, der der Länge nach auf der Erde lag, gepflanzt werden sollte. Die Leute standen auf dem Platze still und sahen mit freudigem Lächeln auf das Frühlingsgrün. Die älteren Bäume, die erst Knospen hatten, grüßten mit wehenden Zweigen. »Willkommen, willkommen!« Und der Springbrunnen, der seine Wasserstrahlen in die Luft warf und sie in das breite Becken plätschern ließ, schüttelte durch den Wind einige Tropfen zu dem neu angekommenen Baum hinüber, als wollte er ihm einen Willkommenstrank bieten. Die Dryade fühlte, dass ihr Baum vom Wagen gehoben und an seinen zukünftigen Platz gestellt wurde. Die Wurzeln des Baumes wurden in die Erde geborgen und mit frischem Rasen bedeckt. Blühende Büsche und Töpfe mit Blumen wurden mit dem Baum eingepflanzt. Ein kleiner Garten erstand auf dem Platze, der eingegangene, herausgerissene Baum, der von der Gasluft, von dem Speiseduft und von der ganzen pflanzenquälenden Stadtluft getötet war, wurde auf den Wagen gelegt und fortgefahren. Die Volksmenge sah ihm nach. Kinder und alte Leute saßen auf den Bänken im Grünen und sahen in die Blätter des eben gepflanzten Baumes hinauf. Und wir, die davon erzählen, standen auf dem Balkon und sahen auf den jungen Frühling, der aus der frischen Landluft hereingekommen war, und sagten, wie der alte Pfarrer gesagt haben würde: Arme Dryade. Glückselig bin ich, glückselig, sagte die Dryade, und doch kann ich nicht recht begreifen, nicht aussprechen, was ich empfinde. Alles ist so, wie ich es mir gedacht habe, und doch nicht so, wie ich es mir dachte. Die Häuser waren so hoch, standen so nahe heran, die Sonne schien nur voll auf eine Mauer, und die war mit Anzeigen und Plakaten beklebt, vor denen die Leute stillstanden und sich drängten. Wagen, leichte und schwere Wagen jagten vorbei. Omnibusse, diese überfüllten, fahrenden Häuser, rasselten vorüber. Reiter stoben davon. Karren und Lastwagen verlangten dasselbe Recht. Werden sich nicht bald, dachte die Dryade, diese hochgewachsenen Häuser, die so nahe heranstehen, fortbewegen, ihre Gestalt wie die Wolken des Himmels verändern, zur Seite gleiten, dass ich Paris sehen und übersehen kann? Die Notre-Dame-Kirche müsste sich zeigen, die Vendôme-Säule und andere Wunderwerke, die die vielen Fremden hier gerufen haben und noch rufen. Die Häuser rührten sich nicht von der Stelle. Es war noch Tag, als man die Laternen anzündete. Die Gaslampen strahlten aus den Läden und leuchteten bis in die Zweige des Baumes hinauf. Es war wie Sommersonnenschein. Hoch oben kamen die Sterne hervor, dieselben, die die Dryade in ihrer Heimat gesehen. Sie glaubte ein Lüftchen, rein und sanft von dort her zu empfinden. Sie fühlte sich erhoben, gestärkt und empfand eine Sehkraft durch alle Blätter des Baumes und ein Gefühl bis in die äußerste Spitze der Wurzel. Sie fühlte sich in der lebendigen Welt der Menschen von zwei milden Augen angesehen. Ringsumher war Getümmel und Geräusch, Farben und Licht. Aus den Seitengassen erklangen Blasinstrumente und die tanzlustigen Melodien einer Drehorgel. Ja, zu Tanz, zu Freude und Lebensgenuss. Es war eine Musik, dass Menschen, Pferde, Wagen, Bäume und Häuser dabei tanzen mussten, wenn sie tanzen konnten. In der Brust der Dryade erhob sich berauschende Freude. »Wie schön, wie herrlich«, jubelte sie, »ich bin in Paris.« Der folgende Tag, die folgende Nacht und wieder der nächste Tag boten denselben Anblick, dasselbe Gewoge, dasselbe Leben, stetig wechselnd und doch immer dasselbe. Nun kenne ich jeden Baum, jede Blume auf diesem Platz, ich kenne jedes Haus, jeden Balkon und jeden Laden in diesem kleinen, eingezwängten Winkel, wohin man mich gestellt hat und der mir die große, mächtige Stadt verbirgt. Wo ist der Triumphbogen, wo die Boulevards und das Weltwunder? Nichts von allem sehe ich. Eingegittert wie in einem Käfig stehe ich zwischen hohen Häusern, welche ich nun samt ihren Inschriften, Plakaten und Schildern, all diesem überschmierten Zuckerwerk, das mir nicht schmeckt, auswendig kenne. Wo ist das alles, wovon ich hörte und wusste, wonach mich verlangte und weshalb ich hierher wollte? Was habe ich ergriffen, gewonnen, gefunden? Ich habe Sehnsucht wie vorher. Ich empfinde ein Leben, in das ich greifen und in dem ich leben muss. Ich muss in die Reihen der Lebenden, mich unter ihnen tummeln, fliegen wie die Vögel, sehen und empfinden, ein ganzer Mensch werden, einen halben Lebenstag für jahrelanges Leben in der Verdrossenheit und Langeweile des Werktages ergreifen, wo ich kranke, sinke wie die Wiesennebel, woge und verschwinde. Leuchten will ich wie die Wolken, leuchten wie die Sonne des Lebens, wie die Wolke das Ganze übersehen, wie sie dahin fahren, niemand weiß wohin. So seufzte die Dryade, Das sprach sie im Gebet aus. Nimm meine Lebensjahre, gib mir das halbe Leben der Eintagsfliege, erlöse mich aus meinem Gefängnis, gib mir menschliches Leben, menschliches Glück nur für eine kurze Stunde, nur für diese eine Nacht, wenn es sein muss, und strafe mich so für meinen dreisten Lebensmut, für meines Lebens Sehnsucht. Lösche mich aus, lass meine Hülle den frischen, jungen Baum verwelken, stürzen, zu Asche werden, in alle Winde verwehen. Da sauste es in den Zweigen des Baumes. Ein Zittern, ein Schauern ging durch jedes Blatt, als durchrieselte sie ein Feuer, ein Windstoß fuhr durch die Kronen des Baumes, und mitten aus ihr erhob sich eine weibliche Gestalt, die Dryade selbst. Im nächsten Augenblick saß sie unter den grasbestrahlten, blätterreichen Zweigen, jung und schön wie die arme Marie, zu der gesagt worden war, »Die große Stadt wird dein Verderben.« Ende von Die Dryade, Teil 1.